Erster, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Auserwählten, den ich an der rechten Hand genommen habe, um Völker vor ihm zu besiegen und Könige machtlos zu machen, damit sich Türen vor ihm öffnen und Tore nicht verschlossen bleiben. Zweiter, ich werde vor dir hergehen und die Wege ebnen, Türen aus Bronze werde ich zerbrechen und Riegel aus Eisen zerhauen. Dritter, ich werde dir verborgene Schätze und tief versteckte Reichtümer geben, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft, der Gott Israels. Vierter, wegen meines Dieners Jakob und wegen Israel, meinem Auserwählten, habe ich dich beim Namen gerufen und dir einen Ehrentitel gegeben, obwohl du mich nicht kanntest. Fünfter, ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen Gott außer mir. Ich habe dich gestärkt, obwohl du mich nicht kanntest. Sechster, ich tat dies, damit die Menschen vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang erkennen, dass es niemanden außer mir gibt, ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen. Siebter, ich bin es, der das Licht macht und die Finsternis schafft, der Frieden bringt und Unglück sendet. Ich, der Herr, tue all dies. Achter Himmel, lass Gerechtigkeit herabregnen, und die Wolken sollen sie herabfließen lassen. Die Erde soll sich öffnen und Rettung hervorbringen, und Gerechtigkeit soll mit ihr wachsen. Ich, der Herr, habe es geschaffen. Neunter, wehe dem, der mit seinem Schöpfer streitet. Kann ein Tongefäß zu seinem Töpfer sagen, was machst du? Oder kann das Werk zu seinem Meister sagen, du hast keine Hände? Zehnter, wehe dem, der zu seinem Vater sagt, warum zeugst du Kinder? Und zu seiner Mutter, warum gebierst du? Elfter, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer, fragt mich nach der Zukunft. Über meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mich bestimmen. Zwölfter, ich habe die Erde gemacht und die Menschen darauf geschaffen. Meine Hände haben den Himmel ausgespannt und alle Sterne habe ich geordnet. Dreizehnter, ich habe ihn zu einem gerechten Zweck erweckt und alle seine Wege werde ich ebnen. Er wird meine Stadt wieder aufbauen und meine Gefangenen freilassen, nicht für Geld und nicht für eine Belohnung, spricht der Herr der Herrscharen. Vierzehnter, so spricht der Herr, die Reichtümer Ägyptens und Äthiopiens und die großen Männer von Seba werden zu dir kommen und dir gehören. Sie werden dir in Ketten folgen, sich vor dir niederwerfen und dich anflehen, nur bei dir ist Gott und es gibt keinen anderen Gott. 15. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verbirgt, du Gott Israels, ein Retter. 16. Alle, die Götzenbilder machen, werden sich schämen und beschämt sein, sie werden alle in Schande gehen. 17. Israel aber wird durch den Herrn gerettet, für immer gerettet. Ihr werdet niemals mehr beschämt werden, für alle Ewigkeit. 18. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, er ist der einzige Gott, der die Erde geformt und gemacht hat. Er hat sie nicht als leere Wüste geschaffen, sondern damit sie bewohnt wird. Ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen. 19. Ich habe nicht im Verborgenen gesprochen, an einem dunklen Ort. Ich habe den Nachkommen Jakobs nicht gesagt, sucht mich umsonst. Ich, der Herr, rede die Wahrheit und verkünde, was richtig ist. 20. Versammelt euch und kommt herbei, tretet alle zusammen, die ihr den Völkern entkommen seid. Sie haben keine Einsicht, die ihre Holzbilder herumtragen und zu einem Gott beten, der nicht retten kann. 21. Verkündet es und bringt Beweise. Sie sollen miteinander beraten, wer hat dies schon vor langer Zeit verkündet und bekannt gemacht. War ich, der Herr, es nicht? Es gibt keinen anderen Gott außer mir, keinen wahren und rettenden Gott außer mir. 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Menschen auf der ganzen Erde, denn ich bin Gott und es gibt keinen anderen. 23. Ich habe bei mir selbst geschworen, was ich sage, ist wahr und wird sich nicht ändern, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jede Zunge wird mir Treue schwören. 24. Mann wird sagen, nur beim Herrn gibt es Rettung und Stärke. Alle, die gegen ihn wütend waren, werden zu ihm kommen und sich schämen müssen. 25. Durch den Herrn werden alle Nachkommen Israels gerechtfertigt und sie werden sich seiner rühmen.